Ostermontag 1960. Von allen Seiten ziehen Atomwaffengegner zum Raketenübungsplatz Bergen-Hohne im Kreis Celle zur Abschlusskundgebung des ersten deutschen Ostermarsches. Trotz Regen, Kälte und Schnee sind die rund 1000 Menschen am Karfreitag in mehreren Städten losmarschiert, haben in Scheunen und Turnhallen übernachtet, um unter dem Motto Widerstand gegen atomare Kampfmittel aller Art zu protestieren. Konrad Tempel hat den Marsch im Rahmen des Hamburger Aktionskreis für Gewaltlosigkeit initiiert und organisiert. Aus dieser Keimzelle des zivilen Ungehorsams entstand die wachsende Bewegung der deutschen Ostermärsche, bei denen auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung 1983 mehr als 500.000 Menschen auf die Straße gingen. Ich heiße Konrad Tempel. Ich bin Ende Mai 1932 geboren. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ich habe in meinem ersten Lehrjahr nach dem Abitur, ich habe zuerst eine kaufmännische Lehre gemacht, ehe ich studiert habe, eine Wanderung am Neckar gemacht und einen Film gesehen. Ein Film mit Greta Garbo, Königin Christine. Ich geniere mich ein bisschen, darüber zu sprechen, weil ich denke, das hat auch etwas mit sehr starken und vielleicht kitschigen Gefühlen zu tun. Die Königin hatte ein Verhältnis mit dem französischen Botschafter und unterhielt sich mit ihm über den Krieg. Diese Unterhaltung hat mich so tief berührt, dass ich in der Nacht nicht gut schlafen konnte und am nächsten Tag bei meinem Weiterwandern weinend darüber nachgedacht habe, wie ich mein Leben einrichten wollte. Auf die Idee war ich vorher nicht gekommen, darüber nachzudenken. Ich habe mich entschieden, in meinem Leben nicht zur Zerstörung beizutragen, sondern aufzubauen und etwas zu tun, was anderen Menschen nützt. Ich habe keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin. Es ist über mich gekommen und es hat mich bis heute geleitet. Ich bin im Januar 1952 in die Internationale der Kriegsdienstgegner eingetreten, habe irgendwas rausgesucht und habe diese Adresse gefunden. Und bin dort eingetreten, nachdem ich gesehen habe, dass wir eine Erklärung unterschreiben mussten. Und diese Erklärung lautete, der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin deshalb entschlossen, keine Art von Krieg, weder direkt noch indirekt, zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten. Das war genau das, was ich mir vorher vorgenommen hatte. Ich habe dann die allerersten Kriegsdienstverweigerer vorbereitet auf die Verhandlungen. Ich gehörte zu den weißen Jahrgängen wie Helmut Kohl, die nicht eingezogen wurden. Und ich habe mir aus England Unterlagen kommen lassen von den englischen Pazifisten. Ich bin mehrfach in England gewesen und habe mich schlau gemacht und habe mir überlegt, wie Menschen vorbereitet werden könnten, ohne sie zu manipulieren und ohne sie dazu zu bringen, dem Ausschuss, der dann eingerichtet wurde, zu manipulieren. Und ich habe ihnen geholfen, sich so zu artikulieren, dass die Ausschüsse erkennen, diese Menschen können nicht anders als diesen Weg gehen. Und insofern habe ich in Hamburg viele Kurse gemacht. In Hamburg gab es die allerersten deutschen Kriegsdienstverweigerer, die vor den Ausschüssen erschienen. Und auch meine Frau und ich haben dann sowohl in der ersten Instanz als auch in der zweiten Instanz die Kriegsdienstverweigerer, die zur Internationale der Kriegsdienstgegner kamen, vertreten. Ich wollte Lehrer werden und bin dann ganz normaler Volks- und Realschullehrer geworden. Bin 10 Jahre im Schuldienst gewesen, in einem Arbeiterstadtteil in Barmbek in Hamburg und habe danach eine sehr lange Zeit, 28 Jahre lang, Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet und bin durch die verschiedenen Karrierestufen hindurchgegangen und habe die letzten 2 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit, ich bin seit 95 pensioniert, als von meinen Kollegen gewählter geschäftsführender Direktor des staatlichen Studienseminars in Hamburg geweckt. Ja, ich habe meine Frau bereits 1953 kennengelernt. Ich habe in einem Heim der offenen Tür gearbeitet. Den Studenten wurde damals die Möglichkeit gegeben, etwas zu verdienen, indem sie Jugendarbeit machten. Ich fuhr zu einer Vorausbildung für diese studentische Arbeit, traf eine junge Frau in der Bahn, sprach sie an, was mir überhaupt sonst nie im Leben passiert ist und sagte, wollen Sie da auch hin? Ja, und so kamen wir ins Gespräch. Wir sind dort während dieser Ausbildung im Jugendhof auch sehr intensiv im Gespräch gewesen. Sie ist dann kurz nach mir in die Internationale der Kriegsdienstgegner eingetreten und wir entdeckten eben, dass wir in sehr vielen Dingen übereinstimmten. Wir haben einen sogenannten Aktionskreis für Gewaltlosigkeit gegründet. Wir waren nur etwa 10 bis 15 Leute in den Jahren des Bestehens, aber wir suchten nach Möglichkeiten, uns anders zu artikulieren, als das bis dahin in den pazifistischen Verbänden üblich war. Bei uns ist die erste große Aktivität die gewesen, 58. In dem Augenblick, als die von der SPD und den Gewerkschaften geführte Bewegung Kampf im Atomtod noch einmal zu einem Aufschrei kam. In Hamburg waren 300.000 Menschen auf dem Rathausmarkt und die staatlichen Betriebe haben frei dazu bekommen, haben wir gesagt, Aufschreien genügt nicht. Man muss mehr tun, als einmal im Jahr oder wie auch immer zusammenkommen. Der Atomkrieg ist etwas, was eine andere Art der Reaktion verlangt, als nur mal zu einer Demo zu gehen. Und wir sind 14 Tage auf dem Rathausmarkt gewesen, Tag und Nacht, wir waren beide schon im Schuldienst, haben übrigens unseren Behörden jeweils mitgeteilt, dass wir es seien, von denen man in der Zeitung läse, dass wir unseren Dienst ordentlich machen würden, aber wir sind in unserer dienstfreien Zeit dort gewesen. Der Begriff Mahnwache ist in unserer beider Gegenwart erfunden worden von einem Hamburger Glasermeister. Den gab es bis dahin nicht. Aber wir haben andere Aktivitäten gemacht. Wir haben versucht, in Londoner Hyde Park nachzuahmen, haben so ein Stehpult gebaut und haben in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs an Sonntagmorgen kühne Reden gesprungen, mit, wie wir glaubten, provozierend, aber es ließ sich niemand darauf ein. Wir haben das bald wieder aufgegeben. All das, was wir damals getan haben, richtete sich gegen die Gefahr einer Eskalation in Hinsicht auf einen Atomkrieg. Man hat ja damals in diesen Jahren auch davon geredet, 3 Minuten, 4 Minuten vor 12. Dann kam 1958 der erste englische Alder Marston Marsch, den unsere Freunde organisiert hatten. Und ich bin dann im nächsten Jahr, 1959, von London nach Alder Marston mitmarschiert. Bin zurückgekommen und habe meinen Freunden beraten und haben uns entschieden, wir wollen ein ähnliches Todeszentrum suchen, wie es Alder Marston, die Atomfabrik in der Nähe von London war. Und haben in der Nähe von Hamburg nach irgendwelchen Orten gesucht, an denen Atomraketen sind. Aber natürlich, wir waren gar nicht dazu in der Lage, das herauszufinden. Dann kam Anfang Dezember eine Meldung in der Hamburger Morgenpost, Honest-John-Raketenwerken in Bergen-Rhône ausprobiert. Das ist ein Truppenübungsplatz unmittelbar neben dem ehemaligen Konzentrationslager. Und da habe ich gesagt, da gehe ich hin und wenn ich alleine marschiere. Ich habe mich an unsere Hamburger pazifistischen Verbände gewandt und an die pazifistischen Verbände in Bremen, Hannover, Braunschweig und Göttingen. Dann haben wir das organisiert. Wir wollten also einen Sternmarsch machen. Dorthin, das war meine anfängliche Idee, von allen Seiten dahin zu kommen. Wir sind in Hamburg mit 120 Leuten aufgebrochen und sind in Bergen-Rhône bei der Abschlusskundgebung 1000 Leute gewesen. Wir sind mehrere Tage unterwegs gewesen und dies schien uns auch ausgesprochen wichtig, um damit so Ausdauer zu zeigen. Wir halten durch. Wir haben so Etappen von, glaube ich, 12 bis 18 Kilometern gehabt. Dann gab es eine Pause. Und wir haben vorher in Scheunen und an anderen Orten, in Schulen, Übernachtungsplätze gesucht für unsere 120 Leute von Hamburg aus. Und wir hatten in Gaststätten Essen bestellt. Und das Erstaunliche war, die Gaststätten waren vorher aufgesucht worden von Menschen aus staatlichen Instanzen. Und sie waren gewarnt worden vor uns. Und alle Gaststätten waren geschlossen, trotz der Verträge, die wir mit ihnen gemacht hatten. Aber das war die damalige Zeit. Wir haben damals darüber gelacht und haben es fertig gekriegt, uns selbst zu verpflegen. Wir sind Karfreitag um 11 Uhr gestartet in Harburg, das ist ein Vorort von Hamburg auf der anderen Seite der Elbe, und sind angekommen am Ostermontag gegen 11 oder 12 in der Stadt Bergen in der Lüneburger Heide, wo dann eben das Konzentrationslager liegt. Wir hatten so arrangiert, dass diese Marschsäulen alle zur selben Zeit mitten in Bergen zusammenkamen. Das ist dann ein großer gemeinsamer Zug bis hin zu dem Platz war, wo wir die Abschlussrundgebung gemacht haben. Der Ort Bergen-Rhône hatte für uns diese starke Assoziation und deshalb für uns ein Todeszentrum, weil dort das Konzentrationslager Bergen-Belsen gewesen war, an dem unter anderem Anne Frank ermordet worden ist. Wir waren der Auffassung, dass der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden musste, dass Atomraketen etwas mit Töten zu tun haben, dass ein Trainieren an Atomraketen praktisch ein Trainieren des Mordens ist. Und das haben wir dann eben auch auf unseren Slogans ausgedrückt. Erich Kästner zum Beispiel, Martin Niemöller, der Bischof, dann Ernst Rowohlt, der Verleger, Stefan Andres, Schriftsteller oder Helmut Gollwitzer, der Theologe. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Persönlichkeiten gehabt, die gesagt haben, wir finden das richtig. Und wir haben ein sogenanntes Kuratorium gebildet und damit dann geworben, um die Seriosität unseres Anliegens deutlich zu machen. Wir haben für den ersten Marsch vorgeschrieben, welche Slogans da genommen werden durften. Ich habe hier eine Liste vor mir aus dem Herbst 1960 mit einer Vielzahl von möglichen Slogans. Kein Zweck heiligt Atomwaffen oder statt starker Armeen mehr Mut und Ideen oder, ganz wichtiger Spruch, Barbaren werden wir durch barbarische Mittel. Und die Leute konnten sich aussuchen, welche Plakate sie nehmen. Wir haben die vorher drucken lassen. Aber wir wollten nicht zulassen, das ist witzigerweise, dass die Menschen selbst sich durch das ausdrücken, was sie für richtig halten. Weil wir glaubten, dass auf diese Weise die Botschaft des Marsches am deutlichsten zum Tragen käme. Wir haben eine ganze Reihe von Widrigkeiten gehabt, mit denen wir kämpfen mussten. Da war einerseits das zum Teil schlechte Wetter. Jetzt kommt mir wieder ein Bild hoch, dass ich Menschen eng aneinander gedrängt und an einer Plane sehe, weil es so nass war. Und wir konnten nachts in den Turnhallen oder Scheunen, in denen wir schliefen, auch gar nicht richtig trocken werden. Wir hatten mit der Widrigkeit zu kämpfen, dass die Presse gegen uns war. Karfreitag sind wir losmarschiert. Am Sonnabend waren die ersten Meldungen, aber ganz kleine Notizen. Übrigens haben der Manchester Guardian und die Times ausführlicher über unseren ersten Marsch berichtet als sämtliche deutschen Zeitungen zusammen. Die damalige Presse konnte sich nicht vorstellen, dass Menschen, die nicht von kommunistischen Ideen lebten, Auffassungen vertraten, die auch von Kommunisten vertreten wurden. Wir waren besorgt, dass, wenn Kommunisten sich beteiligten, die natürlich sofort nach unserer Sorge den Versuch machen würden, alles gegen den Westen zu drehen. Dieser Versuch ist an einigen Stellen insgesamt in Ostermärschen gemacht worden, aber es war so marginal, dass es keine große Rolle spielte. In der entsprechenden Literatur liest es sich, wenn Konrad Tempel einen Kommunisten entdeckte, wurde der Marsch angehalten, die Marschleitung begab sich in den Graben, auch völliger Quatsch, und beriet, was zu tun sei. Widerstand gegen atomare Kampfmittel jeder Art und jeder Nation war das Motto, unter dem wir aufgerufen haben. Viel dicker noch stand auf der anderen Seite, haben Sie Vertrauen in die Macht des Einzelnen? Helfen Sie, dass dieser Marsch zu einem überzeugenden Beweis für die politische Wachsamkeit auch in Deutschland wird. Zeigen Sie, dass Sie gewillt sind, nicht zu resignieren, wo es um Leben und Tod von Millionen Menschen geht. Nehmen Sie teil am Protest und sei es nur für einen Tag und fordern Sie auch Ihre Familie und Ihre Freunde dazu auf. Also insgesamt ein moralischer Appell, der in unseren Diskussionen bereits nach dem ersten Marsch sich veränderte, in dann schließlich konkrete politische Forderungen. Es ist relativ häufig gewesen, dass uns zugerufen worden ist, geht doch nach drüben. Die Junge Union, ich glaube Niedersachsens, hat ein Flugblatt gemacht, ja zu den Ideen des Hamburger Lehrers Konrad Tempel. Marschiert, aber marschiert über die Grenze, marschiert auch da drüben. Das ist die Aufforderung gewesen, in die DDR zu gehen und dort für dasselbe zu demonstrieren. Einer unserer wichtigen Punkte war, wir demonstrieren da, wo wir zu Hause sind. Dem liegt übrigens bei uns, bei Helga und mir, in unserem Aktionskreis für Gewaltlosigkeit, die Auffassung zugrunde, die wir von einem Richter im Nürnberger Prozess gegen die Nazi-Größen gelesen haben. Es ist nicht die Aufgabe der Regierung, die Bürger vor Irrtümern zu bewahren. Es ist Aufgabe der Bürger, die Regierung vor Irrtümern zu bewahren. Wir haben zwar im ersten Flugblatt gesagt, helfen Sie mit, dass aus unserem Protest eine Massenbewegung wird, aber wir haben nicht im Traum daran gedacht, dass das so werden würde. Wir waren auf das Jetzt konzentriert. Wir haben das mit Freude und Überraschung gesehen, wie sich diese Bewegung ausgebreitet hat. Und wenn ich daran denke, dass in der Literatur steht, dass wir die Studentenbewegung vorbereitet hätten, weil die Studenten die 68 dann in andere Bereiche der Gesellschaft mit ihren Aktivitäten vorgedrungen sind, gelernt haben, bei uns zu demonstrieren, weil sie zuerst bei Ostermärschen waren. Und wenn ich dann im Sinn habe, dass daraus dann die Bewegung gegen die Notstandsgesetze hervorgegangen ist, dann bin ich eigentlich ein bisschen stolz drauf, dass wir mitgeholfen haben, ohne Absicht das zu bewirken, dass es eine außerparlamentarische Opposition in Deutschland gegeben hat. Nach der ersten politischen Phase, die von 52 bis 64 dauerte, haben meine Frau und ich uns konzentriert auf unsere Familie und ich bin wieder aktiv in den 80er Jahren geworden. Meine Arbeit hat sich eigentlich immer gegen Gewalt gerichtet und für die Überwindung von Gewalt und die Veränderung von Konflikten in Konflikte, in denen man einander angucken kann, miteinander sprechen kann, anstatt einander runterzumachen und Sieger werden zu wollen, ist es zuerst nötig gewesen, Widerstand zu leisten oder Nein zu sagen. Wir haben ja auch blockiert. Aber das ist eine Aktionsform gewesen, die wir damals für richtig hielten, die wir auch noch beim Golfkrieg für richtig hielten. Wir haben zusammen mit unserer Tochter beim Golfkrieg bei einer Airbase Mozarts Requiem gesungen, während wir blockiert haben. Dieses Nein war zu dieser Zeit nötig und hat eben dann doch auch zu einer solchen Veränderung beigetragen. Das Nein sagen zu Militär setzt ja voraus ein Ja zu etwas anderem. Und wir haben gemerkt, nachdem wir jahrelang so viel Nein gesagt haben, dass nur das Nein gehört wird und nicht das zugrunde liegende Ja. Und daraus hat sich abgeleitet, dass wir uns entschieden haben, meine Frau und ich und viele unserer Freunde, stärker für konstruktive, zivile, gewaltfreie Konfliktbearbeitung tätig zu sein. Martin Luther King war in seiner klaren politischen Auffassung auch deshalb für mich ein Vorbild, weil er immer davon gesprochen hat, dass es nicht darum ging, den Gegner, die Anhänger der Rassentrennung, klein zu machen, sondern dass sie gewinnen würden, wenn sie sich öffneten, dafür alle Menschen als gleichberechtigt anzusehen und dem es niemals darum gegangen ist, Menschen zu demütigen. Das haben wir beide, Martin Luther King und ich, von Gandhi gelernt, dass es ausgesprochen wichtig ist, alle Gegner als potenzielle Bundesgenossen zu betrachten und so sich ihnen gegenüber zu verhalten, dass sie das werden können. Weitere Vorbilder sind für mich einzelne Quäker gewesen. Ich gehöre ja zur kleinen Gemeinschaft der Quäker, in der es keinerlei Dogmen gibt und der eine der zentralen Überlegungen ist, der Mensch muss für sich selbst herausfinden, was die Wahrheit ist. Und ich habe viele Beispiele von Menschen vor Augen, die sehr mutig für das eingetreten sind, was sie für richtig gehalten haben. Ungeachtet der Normen der Gesellschaft, und das ist etwas, was ich eigentlich versucht habe, mein ganzes Leben zu praktizieren, weil ich es an vielen Stellen so leuchtend vor mir gesehen habe, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn ich die Chance habe, ihn zu tun, dann tue ich ihn. Ich habe insbesondere seit den 80er Jahren, seitdem die Neutronenbombe, eine besonders perfide Form von Bomben, uns Angst zu machen begann, viele Trainings gemacht, um Menschen behilflich zu sein, sich ihrer Betroffenheit über die Verhältnisse bewusst zu werden und sie in überlegtes Handeln, reflektiertes Handeln umzusetzen. Mein allererstes Training habe ich übrigens 1956 schon gemacht, habe ich erst vor einigen Jahren entdeckt. Das hieß Training in vernünftigem Konfliktverhalten. Ich habe also damals schon Trainings gemacht. Ich habe mitgegründet die Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion, bin dort dann später 8 Jahre Vorsitzender gewesen. Ich bin 8 Jahre Vorsitzender im Bund für soziale Verteidigung gewesen, der Ende der 80er Jahre entstanden ist auf der Suche nach Alternativen zu dieser konfrontativen Haltung, der sich die Blöcke gegenüberstanden. Die Synode der Berlin-Brandenburgischen Kirche hat Anfang der 90er Jahre einen Entwurf gemacht für eine sogenannte zweite Sicherheitsoption, neben dem Militär, entsprechend dem evangelischen Slogan Frieden schaffen mit und ohne Waffen, sollte es einen obligatorischen Zivildienst geben für junge Leute ab 18. Und es hat sich innerhalb des Bundes für soziale Verteidigung eine Arbeitsgruppe aus Menschen verschiedener Organisationen gebildet und die haben ein Konzept entwickelt, das eben Frauen und Männer einschloss, bei dem es darum ging, dass nur Menschen Konfliktarbeit machen sollten, zivilen Friedensdienst, die Lebens- und Berufserfahrung haben. Dieses Konzept ist 1994, 95 entwickelt worden und bildet die Grundlage erstaunlicherweise für das, was wir jetzt den zivilen Friedensdienst nennen. Wir haben dann das Forum Ziviler Friedensdienst gegründet. Ich selbst bin für die Ausbildung verantwortlich. Wir sagen Qualifizierung, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen und machen heute ein 4-Monats-Training, in dem wir Menschen darauf vorbereiten, sich mit Konfliktfragen zu beschäftigen, wie Menschen heraustreten können aus dem Vertrauen in Gewalt und miteinander in Dialog treten können. Meine Frau und ich sind 1999 auf der Haager Friedenskonferenz gewesen und haben dort einen Quäkerfreund von uns wieder getroffen, der seit Jahren schwanger geht mit der Idee, gewaltfreie Interventionen in größerem Maßstab zu ermöglichen, dadurch, dass internationale Teams in Krisengebiete gehen. Und zwar nicht nur zwei oder drei Leute, sondern viele Teams, um tatsächlich eine größere Effektivität zu erzielen. Wir haben diesen Gedanken weiterentwickelt, haben daran mitgearbeitet und sind auf der Gründungskonferenz in Indien, in Delhi gewesen und haben tatsächlich eine Nonviolent Peace Force gegründet, die Menschen, die selbst gewaltfrei für ihre Rechte kämpfen, unterstützen soll, um friedliche Lösungen für ihre Probleme zu finden. Das Pilotprojekt wird in Sri Lanka sein, wo seit über 20 Jahren ein sehr mörderischer Krieg geherrscht hat. In Delhi sind Menschen aus 130 Ländern gewesen. Inzwischen gibt es weltweit 85 Mitgliedsorganisationen. Die Gründung der Nonviolent Peace Force ist für mich ein Highlight meines Lebens gewesen. Die Vorstellung, dass wir weltweit dahin kommen, größere Gruppen von Menschen auszubilden. Wir haben natürlich auch eine Perspektive, dass wir Tausende ausbilden. Und das ist für mich eine ganz große Befriedigung gewesen, dass es möglich ist, über alle nationalen Grenzen hinweg zu einer solchen gemeinsamen Idee zu kommen. Es ist keine Versuchung für mich zu sagen, hör jetzt auf, setz dich in deinen Garten, guck zu, wie alles schön wächst, mach Reisen. Und zwar deshalb nicht, weil ich sehe, ich habe noch Kraft. Ich bin noch nicht in einem Zustand, in dem ich mich hinsetze und die Welt so laufen lasse. Am ähnlichsten im Engagement uns betreffend ist unsere älteste Tochter, die mir auch zu meinem stärksten Erlebnis in der politischen Arbeit verholfen hat. Sie hat den Mut lang gegen die amerikanischen Raketen mitdemonstriert und hat sich auf die Straße gesetzt und ist angeklagt gewesen. Und eine ganze Reihe von Freunden von ihr, die alle mit der Musik etwas zu tun hatten, sind in dieser Gerichtsverhandlung gewesen. Es waren etwa 60 oder 70 Leute. Und am Ende dieser Gerichtsverhandlung wurde ihr das letzte Wort gegeben. Und wir haben dann als ihr Schlusswort gemeinsam eine siebenstimmige Motette von Heinrich Schütz, Verleih uns Frieden, gesungen. Ein sehr altes, wunderbares Musikstück. Die Tatsache, dass wir da gemeinsam siebenstimmig ohne Dirigenten diese Motette haben singen können und dass der Richter uns nicht aus dem Saal geworfen hat und uns nicht bestraft hat dafür, ist für mich eine ganz bewegende Situation gewesen. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt, sagt Konrad Tempel, der Initiator des ersten Ostermarsches 1960. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Kati Höttger. Morgen in Erlebte Geschichten die langjährige deutsche Stimme von Radio Vatikan, Eberhard von Gemmingen, Ostermontag 18.05 Uhr und 22.30 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.